1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, meine Lieben. Wie sagt mein Kollege Körs immer, meine Damen und Herren, willkommen zur Show. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freitagnacht, Freithemennacht. Ihr könnt anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. So, die erste Anruferin heute Nacht ist 68 Jahre alt und heißt Hannelore. Hannelore, hallo. Ja, hallo, Domian. Hallo. Hannelore, weswegen hast du mich angerufen? Ich habe dich angerufen aus dem Grunde, ich wollte vielleicht mal einen kleinen Rat von dir haben. Ja. Wir haben einen Sohn, der ist 42 und der hat schon in jungen Jahren, ich sag mal in der Schule, hat er schon viele Mitschüler beklaut, getan. Und dann nachher später, wenn wir ihn darauf angesprochen haben, wo hast du das her? Ja, alles Geschenk gekriegt. So. Dann wurde er älter, dann hat er eine Lehre begonnen als Installateur, hat 4 Jahre gearbeitet, hat seine Gesellenprüfung gemacht, hat gearbeitet und nach 4 Jahren hat er dann gesagt auf einmal zu meinem Mann, also er könnte es nicht mehr machen, sein Kreuz macht es nicht mehr mit und hatte sich dann auch mit einer Freundin eine Wohnung genommen und hat dann rumgeschludert. Hat nichts mehr gemacht. Bis heute? Bis heute. Bis heute? Ja. Und er ist jetzt 42? Ja. Ist er denn mit der Freundin noch zusammen? Nein. Nee. Das ist dann auch in die Brüche gegangen. Er lebt alleine jetzt? Er lebte alleine. Und dann hat er die Wohnung gehabt und dann hat er keinen Strom bezahlen können. Dann haben wir das gemacht. Dann haben wir 1,5 Jahre die Miete gezahlt. Und irgendwann habe ich gesagt, jetzt ist Schluss. Wenn er nach Hause kam, war er voll gedröhnt. Also Alkohol, Drogen? Nein, Alkohol nicht so viel, aber Drogen. Drogen, also Gras wahrscheinlich, ne? Haschisch. Ich weiß nicht. Ich habe nur einmal in seiner Wäsche was gefunden, wo ich zu der Zeit noch gewaschen habe. Und habe gesagt, was ist das? Und dann hat er gemeint, du brauchst keine Angst zu haben, Mama. Ich habe alles im Griff. Wie sah denn das aus, was du da gefunden hast? Ja, das war sowas Braunes. Ja. So wie Cracker. Ja, ja. Oder Crack, oder wie sich das nennt. Wahrscheinlich Haschisch. Ich habe ja nun keine Ahnung von. Ja, ja. So. Der lebt heute allein in einer Wohnung. Er lebt sehr wahrscheinlich allein in einer Wohnung. Sehr wahrscheinlich heißt, dass du keinen Kontakt mehr zu ihm hast. Ich habe jetzt mindestens 6 oder 7 Jahre keinen Kontakt. Und warum, kann ich dir auch sagen. Ja. Er hat uns beklaut. Es fehlte, mein Mann war selbstständig, es fehlte Schleifmaschine, es fehlte Hilti-Maschine, es fehlte Geld, was hier immer so einfach bei uns rumlag. Oder ich sag mal, das Portemonnaie lag da. Ja, ja. Ja, wenn mein Mann ihn darauf angesprochen hat, hat er gesagt, ja, ihr habt ja so viel und ich habe gar nichts. Ja. Dann haben wir gesagt, ja, dann guck doch mal, dass du dein Leben im Griff kriegst und arbeite doch mal. Wo er eine Ausbildung hat. Ja. Ja. Genau. Und dann hat er auch mehrere Arbeitsstellen, hat er dann wohl angefangen. Aber die waren immer nur 3 Monate oder ein paar Wochen. Ja, weil er immer wieder geklaut hat, ist er immer wieder rausgeflogen. Ist er mal auch im Knast gewesen, weißt du das? Ja. Das auch? Ja. Für länger? Ich sag jetzt mal so für 4 Wochen. Da haben er und ein Freund, die haben wohl Autos geklaut. Also es ging immer um Klauen. Immer um Klauen. Immer diese Art der Delikte. Ja, ja. Das ist natürlich auch ein harter Schritt, wenn man als Eltern dann den Kontakt abbricht, aber offensichtlich ging es nicht mehr anders bei euch. Es ging nicht mehr anders, weil bei uns alles verschwand. Und wir haben von oben bis unten das Haus neue Schlösser einbauen müssen. Ja, ja. Und dann hat er irgendwann mal ein Schreiben, hat mein Mann aufgesetzt und hat ihm das geschickt, dass er sich in unserem Haus keine 100 Meter mehr nähern darf. Und da hat er sich dann auch dran gehalten? Da hat er sich dran gehalten. Hat er sich nochmal schriftlich bei euch gemeldet? Nein, auch er hat mich nur angerufen und hat gesagt zu mir, er hat mir das für sehr, sehr übel genommen. Ja, aber dass ich das mit unterschrieben habe. Aber er fragt nicht, wie sehr schlimm die Sachen sind, die er euch angetan hat. Nein, die fragt er nicht. Ist das eigentlich euer einziges Kind? Nein, wir haben noch einen Sohn. Und mit dem läuft alles normal? Unser Frank, der ist 40. Ja. Und der ist seit der Geburt ist der Autist und hörgeschädigt. Ah. Also habt ihr eine ganze Menge Probleme. Der lebt seit dem vierten Lebensjahr, lebt er in einem Behindertenheim. Verstehe. Aber den holen wir alle 14 Tage. Also der 42-Jährige lebt offensichtlich dann vom Staat, von irgendwelchen... Nein, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wovon der lebt. Wo wohnt er eigentlich bei euch im Ort? Und in der Er wohnt bei uns in der Nähe. Ja, aber man läuft sich auch nicht zufällig über den Weg. Nein, er läuft mir nicht über den Weg. Was ist konkret der Anlass deines Anrufes? Hallo. Mein Anlass ist, es lässt mich keine Ruhe. Ich kann nicht mehr schlafen seit Dienstagabend. Ich habe es leider erst um 9:30 auf einmal gemerkt, dass auf meiner Mailbox eine Nachricht ist. Und die habe ich dann abgehört und dann habe ich ihn gehört. Mhm. Heulend, hallo Mutter, ich bin's, ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr und ich wollte mich von dir verabschieden. Ach du je. Ja. Das war die Nachricht. Hast du irgendwas unternommen? Nein, ich habe da erstmal eine Nacht drüber geschlafen. Ich habe es erstmal meinem Mann gegeben und habe den das auch hören lassen. Mhm. Und mein Mann hat gesagt, für mich ist er gestorben. Mhm. Und ich habe dann in der Nacht drüber geschlafen, bin einen anderen Tag zu meiner Hausärztin gegangen, die weiß von der Sache, und habe mich mit der unterhalten darüber. Ja. Und sie hat gesagt, ja, wenn ich sie wäre, ich würde... ja, mal anrufen. Mhm. Und ich habe es auch dann getan, im Beisein, in der Praxis, habe angerufen, der Teilnehmer ist nicht zu erreichen. Jetzt habe ich die ganzen Tage probiert, ich habe es heute Abend nochmal probiert, der Teilnehmer ist nicht zu erreichen. Ja, was mache ich jetzt? Mein Mann sagt, wenn du kannst, von mir aus kannst du zur Polizei gehen, kannst das da angeben, dann gehen die dahin, aber verlange nicht von mir, ich zahle keinen einzigen Cent. Mhm. Ich zahle nichts. Er hat auch meinen Mann schon zweimal zusammengeschlagen hier zu Hause. Oh. Mhm. Ja, hat ihm einen Stuhl im Kreuz gehauen, dass er die Rippen gebrochen hatte. Dann kann man die klare Haltung deines Mannes verstehen. Ja, die habe ich auch verstanden. Ich verstehe natürlich auf deiner Seite auch deine Sorge. Trotz allem, was vorgefallen ist, ist es dein Kind. Ja. Es ist dein Sohn. Das ist es eben. Mhm. Das ist eben mein Kind. Mhm. Das also ist meine Sorge. Ich finde Wenn ich jetzt nur wüsste, was jetzt ist. Mhm. Hatte sich was angetan oder hat er uns wieder blöffen wollen, weil er das schon vor ein paar Jahren schon mal gemacht hat. Ja. Aber dann wäre doch vielleicht der Schritt gar nicht so falsch, das bei der Polizei zu melden. Die gehen der Sache nach. Und dann wirst du von den Leuten von der Polizei benachrichtigt, was nun ist. Ja, aber wenn die das da aufbrechen und da entsteht ein Schaden. Mein Mann zahlt keinen. Nee. Ich bin Rentnerin. Mhm. Ich kriege ganz wenig Rente. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie das denn geregelt wird. Ich glaube nicht, dass das auf euch zurückfällt. Der hat einen Hilferuf gesendet, aus dem man schließen kann, dass er sich das Leben nehmen will. Und wenn die Polizei da aufbricht, glaube ich nicht, dass ihr das dann bezahlen müsst. Darum, ich weiß es nicht. Nein, bin ich ziemlich sicher, dass das nicht der Fall ist. Also Domian, ich bin oft genug die Jahre vorher, wo er noch schon mal nach Hause kam, bin ich oft genug, habe ich gesagt, so, wir haben jetzt gegessen, wir haben noch was übrig. Bin ich hingefahren, habe ihm Essen gebracht. Ach, das hast du gemacht? Ja, habe ich alles gemacht. Heimlich. Dann hat er zu mir gesagt, das Fressen kannst du im Mülleimer werfen. Ich brauche nichts anderes als Geld. Und trotzdem bist du noch mal hingegangen? Ja, ich bin damals hingegangen. Und ich bin auch einmal hingegangen. Und wie ich hinkam, das war die erste Wohnung, da war schon die Polizei drin. Da waren die mit Spürhunde, mit allem drum und dran waren die da drin. Ach, wegen Rauschgift. Rauschgift. Aber die letzten 8 Jahre bist du nicht mehr hingegangen? Nein, bin nicht mehr hingegangen. Ich bin nicht mehr hingegangen, weil ich mich nicht mehr treten lassen möchte. Das war auch richtig so, finde ich. Weil er derart frech ist. Ja, also wenn man so seine Eltern behandelt, dann finde ich, dürfen die Eltern auch ganz knallhart sein. In diesem Fall finde ich, könntest du das machen, dass du der Polizei das einfach weitergibst und dann kümmert sich jemand drum? Ja, ich habe auch alle Sachen, die Briefe und alle, die er mir dreckigerweise geschrieben hat, die habe ich alle verwahrt. Mhm. Ich alle Jahre verwahrt. Er hat auch ein Kind. Ich glaube, dass du es sogar machen musst, weil du sonst gar keine Ruhe findest. Ja, ich finde doch keine Ruhe. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Mach es, ruf die Polizei an, heute Abend noch oder morgen, und dann sollen die sich drum kümmern. Und die ja, werden. Mein Mann sagt einfach zu mir heute Abend, wie ich sagte, ich rufe jetzt den Jürgen Domian an. Da hat er zu mir gesagt, ich wäre ja bekloppt, sowas zu machen. Ich sollte lieber nach einem Psychiater gehen. Ja, weißt du, Hannelore, ich kann natürlich jetzt auch schon erahnen, was in deinem Mann vorgeht. Ja. Und kann ihn auch verstehen. Ich verstehe ihn da auch. Da sind ja offensichtlich so schlimme Sachen passiert, dass er wirklich radikal gebrochen hat mit seinem Sohn, was man auch verstehen kann. Ja. Aber man muss auch dich verstehen, wenn du eben als Mutter jetzt dir doch da irgendwie Sorgen machst, trotz allem, was passiert ist. Ja. Insofern finde ich das völlig in Ordnung, wenn du das machst. Aber ich verstehe deinen Mann auch. Also das finde ich. Ich verstehe ihn auch. Ja. Aber ich kann nicht alleine dahin gehen. Warum nicht? Nein, ich habe wirklich, ich zitter am ganzen Körper, wenn ich dahin gehe. Dann ruft die Polizei doch an. Ich weiß, dass ich Angst habe, dass wenn nichts passiert ist, ja. Ja. Und ich komme dahin. Und ich komme vielleicht sogar noch mit der Polizei. Nein, du sollst dann da, ist es noch schlimmer. Nein, du sollst da gar nicht mit hingehen. Du sollst die Information der Polizei geben und dann machen die das. Okay. Und dann rufst du die Polizei wieder an und die sollen dir sagen, was los ist. Ja. Sowieso, halt dich da ganz raus, nicht, dass du damit hingehst. Auf keinen Fall. Nein. Und wenn was passiert sein sollte, ja, was mein Bauchgefühl diesmal sagt, das, was passiert ist, weil ich ihn auch nicht kriege, möchte ich ihn auch gar nicht sehen. Ich möchte auch nicht die Wohnung sehen. Mhm. Ja, okay, das ist auch ja ein gutes Recht. Wir haben schon zwei Zwangsräumungen gemacht. Das reicht euch. Das reicht mir. Kann ich auch verstehen. Ich muss auch mal zur Ruhe kommen. Hallo, erfülle deine Pflicht in dem Sinne, weil du so ein Gefühl diesbezüglich hast. Ruf die Polizei an, das kannst du heute Abend noch machen, heute Nacht noch machen. Ja. Und dann lass den Dingen erstmal ihren Lauf. Vielleicht können wir beide nächste Woche noch mal telefonieren, wenn du möchtest. Ja, mein Mann hat gesagt, das würde sich alles von alleine regeln. Ja. Also, lass uns doch mal so verbleiben, dass wir nächste Woche mal miteinander sprechen. Ja. Wir würden dich nochmal anrufen und dann hören wir mal, wie es weitergegangen ist. Ja. Ja? Ja. Dann wünsche ich zunächst alles Gute und dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Domian, hast du da nicht eine gute Psychologin? Ja, sehr gerne. Wenn du noch ein paar Worte mit ihr sprechen möchtest, sehr gerne, ja. Ja. Das ist die Magdalena heute Nacht. Dann legst du bitte auf und Magdalena ruft dich gleich an. Ja. Ja, auf jeden Fall. Sehr gerne, Angelo. Ich bin da sehr, sehr... Ich bin sowas von niedergetreten. Ich glaub's dir, ja. Ja, ja. Das machen wir. Das bieten wir natürlich an. Ganz klare Sache. Ja. Du legst auf und wir melden uns gleich. Ich bedanke mich. Sehr, sehr gerne. Alles Gute, Angelo. Ich danke, dass ich mit dir sprechen durfte. Sehr gerne. Ich sehe jede Nacht deine Sendung. Dankeschön, Hannelore. Alles Liebe, wir melden uns gleich. Danke. Tschüss. So, 0800 220 5050. Hier ist Mira. Mira ist 38. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Mira. Ja, ich rufe an. Mein Thema ist Selbstverletzung mal anders. Und Selbstverletzung mal anders? Ganz genau. Und zwar nicht gesellschaftsfähig, wie ich mittlerweile festgestellt habe. Es gibt ja Borderline-Erkrankte, die sich bekannterweise ritzen. Die Unterarme aufritzen. Genau, oder irgendwelche anderen Körperteile, um sich selber zu spüren. Das habe ich also leider nicht. Was machst du? Ich knibbel mir praktisch jede Pore und jede Unebenheit am Körper. Knibbel ich mit Fingernägeln oder Nagelschere auf, bis also der Inhalt praktisch raus ist. Also Pickel oder was? Ja, so eine Art Pickel. Es muss noch nicht mehr Pickel sein. Das sind also für fremde Leute wären das vermutlich überhaupt keine Pickel oder Mitesser. Was ist denn dann da drin, wenn du da was rausholst? Es ist schon was drin, aber man kann natürlich, wenn man sich Mühe gibt, den ganzen Körper untersuchen und jede Talgdrüse finden, die man so hat. Ja, gibt es da so viele, die man so aufknibbeln kann? Ach, das gibt es. Also ich sag mal nur ganz einfach, geh mal auf Toilette und guck dir deinen Oberschenkel beim Pinkeln an, wenn du sitzt. Dann, ich meine, du siehst direkt irgendwo deinen Oberschenkel im hellen Toilettenlicht und da gibt es Unebenheiten und Poren oder eben auch Haut. Drüsen, die hervorstehen und die werden halt aufgeknibbelt. Das heißt, du knibbelst an deinem ganzen Körper in dieser Art und Weise herum? Ja. Das heißt, der ganze Körper ist übersät mit kleinen Wunden, Narben, genau. Verletzungen, Schorf, ja. Schorf. Richtig. Also im Grunde dann natürlich verstärkt auch noch dadurch, dass ich diese kleinen Krusten dann im Endeffekt auch noch aufknibbel. Mhm. 40 bis 50 Mal, das kann also im Sommer schon mal einen Effekt haben, dass man da so bis zu Centstücke, Cent große Wunden hat. Das muss sich doch auch entzünden dann unter Umständen. Entzündet ohne Ende, natürlich. Wenn ich dich jetzt vor mir sehen würde, so halb nackend oder im Badeanzug, im Bikini, wärst du wirklich völlig übersät von solchen Sachen? Ja, alle 2 Zentimeter. Im Gesicht auch? Im Gesicht nicht. Gesicht nicht, weil du dich dann schämst, wenn du rausgehst, oder? Ich schäme mich so schon genug. Ich bin froh, dass ich den Rest bedecken kann. Hm. Wie lange machst du das schon? Seit Anfang des Jahres eigentlich richtig intensiv. So, dass es mir also auffällt, dass es also wirklich ganz schlimm wird und dass ich mich also auch wirklich verstecken muss und den Sommer nicht mehr mit kurzen Sachen rumlaufen möchte, den Sport vermeide. Lebst du alleine? Ja. Ja. Warum machst du das? Ich denke, das hängt mit meiner Depression zusammen, die eigentlich Anfang des Jahres erst festgestellt worden ist. Mhm. Obwohl ich sie vermutlich schon weit über 15 Jahre habe, aber mich selbst nie ernst genommen habe und irgendwann mal den Mut gehabt habe, mich daraufhin untersuchen zu lassen und auch recht schnell im Krankenhaus gelandet bin dann deswegen. Bist du denn auch zurzeit dann in psychiatrischer Behandlung? Bin ich sogar, ja. Weiß also, der Psychiater, was du machst? Ja. Was sagt er? Ja, ich muss dazu sagen, wir sind irgendwie die 6., 7. Stunde gerade erst dran. Da lernt man sich gerade noch kennen, würde ich mal so sagen. Das Problem ist mittlerweile bekannt. Ich habe ihr das auch schon mal gezeigt. Es ist schon erschreckend, muss ich sagen. Also wenn ich mich sehen würde irgendwo in der Sauna oder so, ich würde doch etwas Abstand nehmen. Wenn du, was ist das für ein Gefühl, wenn du kurz davor stehst zu knibbeln? Was ist das für ein Gefühl, wenn du dann knibbelst und wie ist das danach? Versuch mal so diesen Gefühlsablauf zu schildern. Naja gut, es ist schon, also es kommt im Grunde von allein, dass ich meinen Körper mittlerweile automatisiert abtaste und irgendwie auf irgendwelche Stellen stoße oder mal unter das T-Shirt packe und dann am Rücken an irgendeine Stelle oder am Arm komme. Machst du das in einem Moment, wo du besonders angespannt oder besonders traurig bist? In den Momenten, wo ich gerade nichts anderes mache, als mich mit anderen Leuten zu beschäftigen. Das heißt, im Auto sein, das kann alleine zu Hause sein, das kann nachts unbewusst sein und das kann völlig bewusst abends vor einem Fernsehabend sein. Also, das heißt im Prinzip ganz oft, wenn du zu Hause bist, bist du ständig an dir am Rumknibbeln. Meistens, ja. Wenn du dann was aufgeknibbelt hast oder kommt vielleicht auch irgendetwas raus, ist das ein Moment, so ein Gefühl der Erleichterung oder der Lust sogar? Ja, irgendwie schon. Wobei es nicht darum geht, den Schmerz zu empfinden oder irgendwie sowas. Obwohl natürlich so große Sachen im Sommer wirklich sehr wehtun, wenn sie wirklich sehr veraltert sind und auch nicht heilen wollen. Und das ist also wirklich auch schmerzhaft. Und es gibt so ein Mittel, was ich persönlich dagegen jetzt gefunden habe, ist halt alle paar Tage in die Badewanne zu steigen, meinen kompletten Körper abzurasieren mit einem Nattrasierer und somit auch alle Krusten abzumachen. Und die Badewanne ist dann, naja, okay, jetzt wird's zur Quälerei, da schütte ich dann ganz viel von diesem Meersalzzeugs rein. Einfach aus dem Grund, weil dann auch die ganze Haut mal ein bisschen desinfiziert ist. Aber dann tust du dir nochmal enorm weh. Das ist tatsächlich ein Riesenschmerz, den ich auch tatsächlich überhaupt nicht gut finde. Allerdings in Anbetracht der Masse das einzig Mögliche, weil ich kann nicht mehr einzelne Stellen behandeln. Das ist ja Wahnsinn. Und den ganzen Körper zu behandeln mit teuren Cremes, das ist unbezahlbar. Das heißt, du machst das, habe ich das so verstanden, um vielleicht einen Neuanfang zu machen? Nach dem Motto, ich nehme mal alles weg und desinfiziere es in der Hoffnung, dass ich nichts mehr mache? Ja, ich hoffe natürlich, dass ich viele der Stellen in dem Moment erwische, wo eine abrasierte Kruste sich nicht als neue Kruste entwickelt. Passiert natürlich auch an einigen Stellen. Andere Stellen sind natürlich noch nicht so weit. Die fangen dann wieder an zu bluten und somit wird der Kreislauf im Grunde nie unterbrochen. nur eben für 2 Tage ein bisschen ruhiger gestellt, weil eben alles sehr glatt ist, sehr wund ist. Mhm. Und du bist 38 Jahre alt. Ja. Hast du in deinem Leben sexuellen Missbrauch erlebt? Nein. Bist du sicher? Ja. Ja. Wirklich? Ja. Ja. Mhm. Ja, bin ich sicher. Mhm. Bin ich ganz sicher. Also ja. ich kann jetzt nicht irgendwie was ganz Schlimmes auf die Kindheit oder so schieben. Mhm. Also ist das ein kompliziertes Problem für die Psychiaterin? Das ist eine Frau, ne, sagst du? Im Grunde ja. Mhm. Nur, wobei ich jetzt halt auch schon manchmal so weit war, also dass ich hier am Wochenende wirklich ins nächstliegende Krankenhaus gehen wollte, mhm. um mich fixieren zu lassen, damit ich einfach mal aus diesem Kreislauf rauskommen will. Man verbringt wirklich Stunden bis zur Erschöpfung damit und im Endeffekt bricht man natürlich trotzdem verzweifelt zusammen, weil man weiß, was man sich zufügt. Ja, und Wahnsinn. Man kann sich nicht mehr zeigen. Und hast du denn überlegt, Mira, vielleicht für eine Weile oder für eine Therapie in eine Klinik zu gehen, eine psychosomatische Klinik? Da war ich ja Anfang des Jahres. Das hat nichts genutzt. Aber so das richtig, hat nichts genutzt und ich muss auch sagen... Aber Anfang des Jahres, du sagst, Anfang des Jahres hat es doch erst so richtig angefangen. Ja, ich hatte das eigentlich schon mein ganzes Leben in einem geringen Maße, aber in einem, sag ich mal, überschaubaren Maße, wo es jetzt nicht besonders auffällt. Hm. Und nach der Klinik ist es halt so richtig schlimm geworden. Also, dass man wirklich sagen kann, also... Ah ja. Hm. Hui, sieht nicht gut aus, echt nicht. Und fühlt sich auch ganz schlimm an. Also, das klingt wirklich sehr schlimm. Und das klingt wirklich als eine sehr schwerwiegende seelische Erkrankung. Ich möchte gerne meine Psychologin da hinzuziehen, weil ich glaube, das kann man nur von der Seite aus richtig ja, beraten. Ich hoffe, sie hat auch mal irgendwo einen neuen Tipp, weil ich muss ja sagen, ich in der psychologischen Behandlung habe ich das gesagt. Mhm. Beim Dermatologen war ich also auch schon. Ja, der ist nicht. Der hat natürlich dann gesagt, naja, das ist eine Kopfsache. Ja, der Dermatologe ist nicht der Ansprechpartner. Das ist eine psychologisch-psychiatrische Geschichte. Das ist richtig. Nur ich versuche ja irgendwo auch mal einen Anfang zu kriegen wieder, mhm. weil nach 2 Tagen, ich sag mal nach so einer Badeaktion, die auch wirklich wehtut, die muss ich also auch nicht jeden Tag haben, mhm. das schlaucht und ich glaube ich. Glaub also ich. Es kommt ja auch wieder. Und ja. ich finde einfach den Anfang nicht. Ja. Also im Grunde, wenn man mich fixiert, bandagiert von oben bis unten ins Bett legen würde für eine Woche, vielleicht wäre dann mal ein Anfang geschaffen. Mhm. Aber deswegen, ich mit dieser Klinik, ich glaube, das ist nach wie vor keine so falsche Idee, dass du in eine Klinik gehst, die auch vielleicht sogar mit unkonventionellen Methoden arbeitet. Lass uns das mal im Hintergrund besprechen, das ist fundierter. Mhm. Auf jeden Fall muss was passieren. Mhm. Und aber du bist ja willens genug, dann auch etwas zu machen, das merke ich ja. Du leidest ja sehr darunter. Ich leide total sehr, darunter, ja. ja. Dich muss man da nicht hindrängen zur Hilfe. Ich weiß auch warum und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen das Problem, habe ich den warum. Eindruck gehabt. Du weißt, ja genau, ich weiß warum und der Dermatologe weiß, dass ich weiß warum und schon kann mir niemand mehr helfen. Warum? Du weißt warum, aber gerade hast du mir gesagt, du weißt es nicht so. Nur mit der Depression hast du mir erklärt. Ja gut, das ist aber auch schon die Begründung für den Dermatologen. Ich verstehe. Mhm. Gut, Mira, jetzt legst du bitte auf. Mhm. Und dann wirst du zurückrufen von meiner Psychologin, der Magdalena, vielleicht nicht sofort, aber in den nächsten Minuten. Mhm. Und alles Weitere beratet ihr dann im Hintergrund. Okay, darf ich vielleicht noch kurz dazu sagen, wenn das irgendjemand mal hört, der nichts mit Borderline oder so zu tun hat, der irgendwo verstehen kann, dass ich nicht in die Schiene Borderline und Selbstverletzung in Form von ich muss mich selber fühlen habe, sondern irgendwie das versteht, was ich gerade sage, das wäre wirklich auch mal hilfreich. Weil, möchtest du Kontakt haben? Ich möchte auf jeden Fall Kontakt haben. Okay, das verspreche ich dir, wenn sich jemand meldet, dass wir den Kontakt herstellen. Das ist nämlich äußerst schwierig. Glaube also ich. Selber durch Internetrecherche kommt man auch immer nur wieder in eine Richtung. Ja, das ist nicht das. Okay, Mira, du legst auf, wir melden uns gleich. Okay. Alles Gute Dank. Von Herzen wünsche ich dir. Ja, wünsche ich dir auch. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. So, meine Lieben, 1.25 Uhr haben wir, Freitagnacht. Und jetzt gibt es eine Domian-Postecke. wir haben Post bekommen von Dennis. Dennis schreibt, hallo Domian, Redaktion und Team. Mir ist richtig klar geworden, wie wichtig eure Sendung für die Sozialgemeinschaft ist. Ich schaue sie nun schon seit 3 Jahren und hoffe, dass ihr noch mehr Zuschauer bekommt und die Sendung nie abgesetzt wird. Mein Herz geht auf, wenn ich sehe, wie du, Domian, einfach zuhörst. Das ist so wichtig und hilft den meisten Menschen schon weiter. Beste Grüße, Dennis. Vielen Dank, Dennis. Dann eine Post von Christine und sie bezieht sich auf die Sendung vom 20.11. und da muss ich kurz erklären, auf eine Anruferin, die erzählte, dass sie mit ihrem Freund 5 Jahre zusammen war und dann hat der Freund ihr einen Heiratsantrag gemacht und kurz vor dem Heiratsantrag hat er den Rückzieher wieder gemacht und folglich war die Anruferin natürlich sehr aufgelöst und das hat sie mir erzählt. Und Christine schreibt hier jetzt, guten Abend Jürgen. So enttäuscht wie nach dieser Sendung war ich schon lange nicht mehr. Ich empfand deine Äußerungen als sehr männerfeindlich. Die Frau erzählte, dass ihr Freund kurz vor dem Hochzeitstermin Panikattacken und Schweißausbrüche gehabt habe. Er hat anscheinend daran gedacht, wie es bei seiner ersten Hochzeit und der Trennung dann danach war. Daraufhin fällt dir nichts Besseres ein, als diesen traumatisierten Mann als Waschlappen zu bezeichnen. Ja, geht es denn noch? Also mich als männerfeindlich zu bezeichnen, finde ich schon sehr lustig. Ich bin ja auch der große Busenfreund von Alice Schwarzer. Anmerkung für die Radiohörer. Der Moderator hat heftig mit dem rechten Auge gerade gekniept. Nein, ich mag einfach Leute, die eine gerade Haltung haben und ein Rückgrat. Und deshalb war ich da auch ein bisschen krass, vielleicht auch in der Beurteilung dieses Mannes, der so hin und her laviert ist. Und das hätte er sich ja früher überlegen können. So, Conny aus der Schweiz schreibt, hey Domian, vor einigen Wochen hattest du die älteste Anruferin in deiner Sendung, die 96-jährige Traute erzählte oder erwähnte in dem Gespräch Urnen im Zürichsee gefüllt mit Asche von Menschen, die sich in der Schweiz haben töten lassen. Du konntest das nicht glauben. Man kann es nicht nachweisen, aber die Behörden hier gehen tatsächlich davon aus, dass es sich um die Asche von Menschen handelt, die in die Schweiz gekommen sind, um Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen. Dies nur zu eurer Information. Vielen Dank, Conny aus der Schweiz. Dann Sandra, 29, aus Berlin schreibt, Hi Domian, eure Sendung Extreme Hobbys fand ich extrem spannend. Auch ich habe ein außergewöhnliches Hobby. Ich sammle Socken von Jungs, mit denen ich einmal etwas hatte. Ich bin nicht pervers, keine Sorge. Ich wasche die Dinger und habe so schon eine richtige Trophäensammlung zusammen. Immer, zum Beispiel nach einem One-Night-Stand, lasse ich eine Socke von dem Typ verschwinden und lege sie dann später zu meiner Sammlung. Jetzt fragst du dich bestimmt, wie viele Socken ich schon gesammelt habe. Genau, Sandra. Das frage ich mich. Sandra schreibt weiter, hihi, das verrate ich natürlich nicht, eure Socken Sandra. So, und zum Schluss nochmal aus unserer sehr beliebten Rubrik Fragen an den Moderator, heute gestellt von Florian. Und Florian schreibt, hi Domian, also ich würde gerne von dir wissen, erstens, gehst du gerne auf Weihnachtsmärkte? Nein, überhaupt nicht. Zweite Frage, wie viele Punkte hast du in Flensburg? Nicht einen einzigen Punkt. Dritte Frage, hattest du schon mal eine geheime Affäre mit einem prominenten Menschen? Ja. Ende der Postecke und wir machen weiter mit der freien Themennacht und ich begrüße sehr herzlich den Barry? Oder die Barry? Nein. Hallo? Ja, hier ist der Barry. Der Barry, Entschuldigung. Barry. Guten Morgen, Domian. Ja, 50 Jahre bist du alt. Ja, Entschuldigung, bin vor kurzem 51 geworden. Na, machen wir dich noch ein bisschen jünger. Naja, mach. Barry, um was geht's? Domian, warum ich anrufe? Wir haben leider vor 16 Jahren ist mein Papa gestorben. Ja. Und da ist etwas mit meiner Mama passiert, was man gar nicht richtig verstehen kann. Und zwar, die erste Zeit, wenn natürlich jemand trauert, man achtet ja nicht so sehr darauf und man hängt ja auch nicht jeden Tag bei der Mutter. Wir wohnen ja alle, sind ja erwachsen, wohnen ja alle etwas auseinander. Mhm. Und meine Mama hat das Problem gehabt, dass sie seit dem Tod meines Vaters nichts mehr essen kann. Wie? Das heißt also, alles was wie ein Brötchen ist oder ein Stück Fleisch oder sonst dergleichen, sie kann nichts mehr schlucken. Seit 16 Jahren? Ja. Aber von was lebt die arme Frau denn dann? So, sie ist natürlich, erst einmal möchte ich sagen, zu allen Ärzten, was es gibt, gelaufen. Erstmal nur so, dann hieß es, ja, das ist nur durch einen Schock, das löst sich wieder irgendwie eine Verkrampfung im Hals. Mhm. Und dann hat meine Mama angefangen, das ganz normale Mittagessen, was sie halt täglich kocht, ja, dann durch einen so einen speziellen Mixer durchzujagen. Ah, ja. Ja. Und anschließend wird das durch einen ganz feinen Teesieb, man kennt doch von früher diese Teesiebs, die sind so 8-9 Zentimeter im Durchmesser. Ja. So ganz feine, aus Edelstahl oder aus Plastik. Ach, da muss das dann nochmal durch? Und da muss das durch. Und erst dann kann sie schlucken? Und dann muss das noch mit dem entsprechenden Soßen oder mit irgendeiner Sahne oder irgendetwas verflüssigt werden. Und dann sitzt sie am Tisch und hat dann mittlerweile so ein kleines Stöfchen, wo sie dann ihren Teller draufstellt oder ihre Suppentasse draufstellt, dass es ein bisschen warm bleibt, und kann nur mit einem Teelöffel ganz langsam dieses schlucken. Ja. Und das geht seit 16 Jahren so? Seit 16 Jahren. Jetzt muss ich dazu sagen, ich war einige Jahre im Ausland. Stopp, lass mich fragen, ich vergesse. Wie geht es denn, alte Leute müssen ja, oder auch junge Leute, ab und zu mal Tabletten schlucken. Kann sie Tabletten schlucken? Also erstmal möchte ich dazu sagen, meine Mama ist 84. Ja. Die wird jetzt im Januar 85. Mhm. Die ist fitter als ich. Mhm. Sie fährt noch Auto, sie macht wahnsinnig viele Reisen, alles. Also körperlich kommt sie damit klar? Super. Aber wie kann sie Reisen machen unterwegs? Das erzähle ich, wenn ich darf. Ja, ja, natürlich. Ja, ja. Sie ist mittlerweile so firm, wenn sie... Sie war jetzt gerade mal wieder 4 Tage auf so eine Art Flussfahrt von Passau nach Wien. Mhm. Dann hat sie ihre Gerätschaften mit, diesen Häcksler und was nicht alles. Das Teesieb. Dann geht sie in die Küche und dann spricht sie das mit dem Küchenchef durch. Ja. Und meine Mama ist so eine richtige feine Dame und dann erklärt sie das. Ja, und dann macht sie denen das einmal vor. Mhm. Und dann kriegt sie das, ihr Essen natürlich immer Spezialservierung. Also sie leidet in Klammern nicht darunter. Und körperlich ist sie auch dann fit. Und wie du gerade sagtest, also ihre Nährstoffe kriegt sie. Und ja, sie macht sich dann also auch Obst. Ich wusste ja gar nicht, was man alles damit klein machen kann. Ja. Sie brät natürlich auch Fleisch, macht sich dann nur, dass sie das Aroma hat, ein bisschen von diesem Fleischgeruch etc. Ja. Und ich habe gesagt, ich möchte mal, also wir haben... Tabletten, erzähl mir das, wie sie es mit den Tabletten macht. Die Tabletten, die löst sie alle, die löst sie sich, also 90% kriegt sie nur flüssige Medikamente. Weil der Arzt das schon weiß. Ja, ja, alle wissen das mittlerweile. Alle wissen das, ja. Wir haben also auch, sie hat also mittlerweile auch alle Kliniken hier in Deutschland, auch in, sie ist, glaube ich, mal in der Schweiz sogar gewesen, ausprobiert. Und das hat man also festgestellt, nach einem Jahr hat sie erst richtig damit erzählt, was bei ihr passiert ist, weil wir auch gemerkt haben, dass sie war schon immer sehr schlank, aber sehr, sehr dünn dann wurde. Mhm. Und dann hat man gesagt, also sie hat eine Frage durch diesen Tod meines Vaters, der total unverhofft war im Krankenhaus, unerwartet war, mhm, im Krankenhaus bei einer Halsoperation ist mein Papa leider verstorben. Bei einer Halsoperation? Nein, bei einer Herzoperation. Ja. Dass sie da einen Schock gekriegt hat und dass ihre Speiseröhre sich so verklemmt hat und so verkrampft hat, dass das ist nicht reparabel. Mhm. Man kann nichts mehr dagegen machen. Ja. Aber sie hat sich dann ja offensichtlich sehr gut, wie du gerade geschildert hast, damit arrangiert. Ja, das ist richtig. Aber? Ja, aber, weißt du, da haben wir zum Beispiel Weihnachten. Jetzt habe ich sie letzte Woche da zum Platzchen gebracht, wie sie dann weiter geflogen, also zum Flugplatzchen gebracht, wie sie dann da zu diesem Schiff dahin gekommen ist, dann nach Österreich, Wien. Ja. Und dann haben wir haben wir so gesprochen, da sagt sie, ach Kind, ich möchte, jetzt ist Weihnachten, jetzt gibt's den leckeren Christstollen. Mhm. Und das ist ein Problem, auch unter anderem jetzt für mich, weil, bitte Entschuldigung, wenn ich das so etwas, ich will nicht ausbrechen, ich war eine längere Zeit im Ausland. Mhm. Wir haben ständig telefoniert, ich habe auch mehrere Geschwister. Mhm. Aber nachdem ich jetzt seit knapp einem Jahr wieder in Deutschland bin, mhm, und sie jetzt mindestens einmal in der Woche sehe, da merke ich erst einmal, was hat die durchgemacht in den 16 Jahren? Ja, und dann kocht sie Essen, auch für mich macht sie Mittagessen oder Kaffee, so wie es so ist. Und sie sagt zwar nicht, sie nimmt dann ihre Flüssignahrung so zu sich, was sie sich auch zubereitet hat. Mhm. Aber dann denke ich immer, meine Güte, wie kann ein Mensch sowas nur aushalten? Dann vergeht mir der Appetit zum Essen. Weil, also bist du jetzt eher das Problem als deine Mama? Nein. Es war nur um diese Sache. Also weil du so lange im Ausland warst und das gar nicht so richtig mitbekommen hast, was sich da so entwickelt hat bei der Mutter. Richtig. Mhm. Richtig, dass sich das also so schlimm entwickelt hat. Mhm. Lass mich mal fragen, ist sie denn, abgesehen von diesem Handicap, das ja schon gravierend ist, ja, ist sie denn, hast du oder habt ihr, die Familie, denn den Eindruck, dass sie sonst schon über den Tod des Mannes hinweggekommen ist? Über meinen Papa, über diese Sache, da ist sie drüber weggekommen. Ja. Also nur das ist übrig geblieben. Das ist das, was übrig geblieben ist, und das hat auch einen Grund, warum ich jetzt so angerufen habe. Nicht nur wegen, man sagte zwar vorhin, ich soll nicht das so weit ausbreiten, aber ich sag mal, die ganze Woche waren irgendwelche Leute, die jemand verloren haben in deiner Sendung. Mhm. Wie gestern diese Frau, was da ihre Freundin verloren hat und so weiter. Ja, genau. Nur es gibt oft auch die Kinder, die dann sagen, ja, ist das und das passiert. Aber um die Angehörigen selbst, man denkt gar nicht dran, was da alles passieren kann. Mhm. Ja, klar. Und das meinte ich, dass man da gerade das erste Vierteljahr doppelt, natürlich mache ich mir auch Vorwürfe heute und sage, Mensch, warum bin ich nicht früher öfters hingefahren, wo sie gesagt hat, nein, lasst mich mal in Ruhe oder so. Vielleicht hätte man damals ganz unmittelbar nach dem Tod deines Vaters, vielleicht hätte man ihr da noch helfen können. Auf alle Fälle hätte man was machen können, richtig. Jetzt ist das aber so eingebrannt, diese Verhaltensweise, das kann man nicht mehr ändern bei der alten Dame. Ich sag einfach mal, alte Dame, die fährt noch mit ihrem eigenen Auto, schnell über der Autobahn, alles. Ja. Aber das ist wieder ein interessantes Beispiel, was du jetzt gerade beschrieben hast, was einen Schock anrichten kann bei Menschen. Das ist ja Wahnsinn letztendlich. Aber andererseits ist es auch wieder beeindruckend, wie Menschen sich selbst mit so einem Schock arrangieren können. Mhm. Und eine Überlebensstrategie aufgebaut hat. Ne? Ja. Das hat sie ja wirklich. Ja. Es ist also, erzählte mir vor kurzer Zeit, sie war dann immer so 3 Monate in Spanien irgendwo beim Winter, in einem Hotel, wo sie dann da auch dementsprechend alles so gekriegt hat, wie sie es gewollt hat. Mhm. Da sie aber einmal ist ihr passiert, dass ein Krümelchen, der war noch kleiner wie ein Korn von einem Mohnbrötchen, der ist ihr im Hals gekommen. Mhm. Da war großes Drama. Und da haben die Ärzte so Panik gehabt, dass meine Mama dort stirbt. Mhm. Und dann hat man ihr zigmal auf den Rücken geklopft. Mhm. Und irgendwie ist dieses Körnchen nach vorne rausgekommen. Von einem Mohnbrötchen. Das sind doch wirklich kleine Wahnsinn. Körnchen. Ja, wirklich. Das verdeutlicht mal wirklich, wie gravierend das ist bei deiner Mutter. Und derzeit macht sie natürlich, egal wenn sie unterwegs im Urlaub oder so ist, macht sie trotzdem sich das nochmal zusätzlich nochmal im Sieb, weil das sie einfach, sie hat das Vertrauen, aber Kontrolle ist besser. Ja. Aber interessant, dass du das so erzählt hast, im Hinblick eben auch auf die Thematik, was es mit Angehörigen alles anstellen kann. Richtig. Oder Auswirkungen haben kann, wenn jemand stirbt. Richtig. Aber ich bin ja trotzdem allem froh, dass deine Mutter sich damit arrangiert hat und dass es ihr gut geht. So weit geht es ihr wirklich gut. Und du musst dich jetzt alt dran gewöhnen, dass das so ist, wie es ist. Ja, nur wenn du setz dich mal mit jemand an einen Tisch. Und der kann nur so was Suppiges essen. Ja. Aber sei froh, dass du die Mama hast. Wenn sie auch nur so Kram essen kann, egal, Hauptsache sie ist da und sie ist gut drauf. Und das ist das Wichtigste. Und wir hoffen noch viele Jahre. Ja, absolut, absolut. So, ich danke herzlich. Gerne. Und schöne Grüße an die Mama. Da mache ich. Und schöne Zeit. Dankeschön. Tschüss. 0800 220 50. Hier ist Andrea. Andrea ist 31. Guten Morgen, Andrea. Guten Morgen, Domian. Hallo. Andrea, was geht's bei dir? Ich hatte vor knapp 4 Jahren einen schweren Verkehrsunfall. Ich war sozial auf einem Motorrad bei meinem besten Freund. Ja. Und er kam dann aufgrund Rollsplit in der Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und da sind wir frontal gegen Auto. Wie schrecklich. Bei welcher Geschwindigkeit? Ja. Laut Gutachten 47 Stundenkilometer. Habt ihr also gefahren? Seid ihr gefahren? Wir und das Auto hatte auch knapp 50, es war auch nicht wirklich schnell. Ja, das ist schon ein Aufprall genug, wenn 2x50 aufeinander knallt, ja, das ist schon heftig. War schon eine Kraft, ja. Wie schwer verletzt warst du? Ja, ich hatte unter anderem das Genick gebrochen, 2 Brustwirbel gebrochen, Rippenbruch, Milzriss, offener Bruch am Sprunggelenk, Knie war Außenband angerissen und die Nieren waren gequetscht. Und dein Freund? Der hat sich die Oberschenkelarterie gerissen und ist auf dem Weg zu seinem Rettungshubschrauber verstorben. Das war nicht dein Freund, sondern ein Freund von dir? War ein Freund, ja. Wie geht es dir heute? Ja, ich bin jetzt in voller Erwerbsminderungsrente auf unbestimmte Zeit. Und mit chronischen Schmerzen natürlich, klar. Kannst du dich denn bewegen? Kannst du wieder gehen, richtig? Ja, also, ja, nicht lang. Ich kann nicht lang sitzen, nicht lang gehen. Aber, ja, ich kann mich schon bewegen. Wie lange hast du insgesamt im Krankenhaus gelegen? Also im Krankenhaus war ich insgesamt 2 Monate. Zuerst lag ich knapp 2 Wochen in Frankreich auf der Intensivstation. Weil das in Frankreich passiert ist? Nein, nein, das ist in Deutschland passiert, aber an der Grenze zu Frankreich. Mhm. Und das war dann wohl das nächste Krankenhaus, wo sie mich hingeflogen haben. Und war natürlich schwer mit der Verständigung dann, weil ich konnte auch kein Französisch. Und nach 2 Wochen bin ich aber dann nach Deutschland zurückverlegt worden. Und ja, da wurde dann auch erst der Genickbruch festgestellt. Das hat man vorher gar nicht wirklich festgestellt. Ach, das hat man erst später festgestellt? Ja, in Deutschland dann erst. Das ist ja auch ein Ding. Ja, die dachten, das wäre was an der Schädeldecke in Frankreich. Hab natürlich immer Halskrause angehabt, klar. Und dann in Deutschland halt direkt dann 1 oder 2 Tage später, nachdem sie mich komplett dann durchgecheckt haben, auch direkt operiert worden am Nacken. Das heißt, dieser Unfall hat dein Leben komplett verändert? Total, ja, klar. Was hast du früher gemacht, beruflich zum Beispiel? Ich war kaufmännisch angestellt, aber auch voll gearbeitet. Hattest du zum Zeitpunkt des Unfalls einen Freund? Nein. Nein. Gott sei Dank nicht. Naja, das ist immer die Frage, wie dann die Partner sich verhalten, wenn jemand so schwer verunglückt, ob die Partner dabei bleiben oder nicht dabei bleiben, aber die... Ich glaube, es wäre schwer mit mir gewesen in der Zeit. Also ich war eigentlich froh, dass ich allein war. Hast du denn jetzt einen Partner? Ja, jetzt habe ich eine Partnerin. Ja. Eine Partnerin, ah ja. Ja. Und das funktioniert alles, trotz der Schwierigkeiten, die ja nach wie vor aufgrund des Unfalls bei dir da sind. Ja, Gott sei Dank. Also sie hat sehr viel Verständnis dafür. Sie hat auch mal eine Zeit lang wohl Depressionen gehabt und versteht es dann natürlich besser, wie jemand, der keine Erfahrungen mit sowas hat. Ja, ja. Und ja, sie weiß halt auch, dass ich nicht wirklich so viel machen kann. Also geht dann auch allein auf Partys oder so, weil das geht halt bei mir nicht mehr. Also ja, war das der Grund des Anrufs, mir von diesem Unfall zu erzählen? Oder gibt es jetzt heute auch noch eine aktuelle Verbindung zu diesem Unfall und somit einen Anlass zum Telefonieren? Ich wollte es einfach nur erzählen. Ich meine, Anlass, ich denke jeden Tag an den Unfall und alles. Aber ich bin ja auch in psychotherapeutischer Behandlung und alles. Aber natürlich schon nicht immer leicht damit umzugehen, das dass man halt von heute auf morgen aus dem Leben gerissen worden ist. Das ist natürlich auch ein Schock, den du da erlebt hast. Was hast du überhaupt noch in Erinnerung? Was genau hast du noch vor Augen? Gar nichts? Nein, ich weiß gar nichts mehr. Ich weiß noch, das waren aber bestimmt 5 Kilometer oder mehr vor dem Unfall, wo wir noch getankt hatten. Da weiß ich noch, wir sind im Kreisverkehr durchgefahren und dann weiß ich gar nichts mehr. Alles weg. Glaubst du, dass dein Freund Schuld war, weil er unvorsichtig gefahren ist, unvorsichtig in die Kurve reingefahren ist? Nein. Also ich bin davon überzeugt, dass er alles versucht hat, um das Ganze zu verhindern. Weil er wollte ja schon länger als mit mir fahren, nur ich bin, das war ja auch die erste Fahrt, das ist alles ein bisschen blöd gelaufen. Ach, die erste Fahrt überhaupt, dass du mal mit so einem Motorrad mitgefahren bist? Bei, ja, richtig. Bei ihm? Nee, generell. Generell sogar? Ja. Mann, oh Mann, oh Mann. War generell das erste Mal und nee, ich gebe ihm keine Schuld, weil ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass er wirklich sein Bestmöglichstes versucht hatte, das zu verhindern. Wann hast du denn erfahren, dass er tot ist? Also nicht gleich. Ich habe zwar, wo ich im Krankenhaus aufgewacht bin, zwar kapiert, dass ich jetzt wegen dem Motorrad fahre, da liegt. Ich habe zwar dann auch die Schwester direkt gefragt, wo der Andreas ist. Dann hat sie nur zu mir gesagt, da ist nicht da. Und ich dachte dann halt so, okay, dann in Straßburg gibt es ja viele Krankenhäuser. Dann ist ja vielleicht ein anderes gekommen. Ja, genau. Und ja, dann... Aber irgendwann hat man es dir gesagt. Ja, ich habe, glaube dann zwei Tage später habe ich meine Mutter gefragt. Die hat mich dann so komisch angeguckt und da dachte ich schon, irgendwas stimmt nicht. Also ich weiß nicht. Im Nachhinein habe ich natürlich erfahren, sie wusste nicht, ob sie es mir schon sagen soll und hat erst mit der Ärztin natürlich Rücksprache gehalten. Und abends kam dann noch mein Bruder vorbei und dann habe ich dann gefragt und der musste gar nichts sagen. Und da wusstest du es? Ich habe es nur an der Auge gesehen. Wie hast du das aufgenommen? Wie hast du es aufgenommen für dich? Du lagst ja nur selbst schwer verletzt da in der Klinik und hast erfahren, dass dein Fahrer, dein Freund tot ist. Ja, wie habe ich es aufgenommen? Ich muss sagen, ich stand so unter Tabletten und was oder unter Morphin, keine Ahnung. Ganz irreal alles wahrscheinlich. Ja, ich hatte dort Halluzinationen und so weiter. Also das war, man wusste das zwar alles, aber man hat es gar nicht wirklich realisiert. Verstehe. Auch mit den Verletzungen. Ich habe ja auch meine Arme und so weiter gesehen. War ja alles grün, blau, gelb. Aber realisiert hat man das überhaupt nicht. Lass uns nochmal über die Jetztzeit sprechen. Was ist das Schwierigste im Moment, was übrig geblieben ist von den Verletzungen? Das Schwierigste an erster Linie der Rücken, weil die ja mehr 7 Brustwirbel versteift. Und das Metall, also kommt auch nicht mehr raus. Und das heißt, du musst dich auch damit arrangieren, dass du dein Leben lang Schmerzen haben wirst. So wie es aussieht, ja. Also sagt eigentlich jeder Arzt. Nimmst du starke Schmerzmittel? Ja, ich nehme Morphin. Und das schlägt, du hast gerade so eine Andeutung gemacht, das schlägt natürlich dann auch auf die Psyche nieder. Ja, natürlich, klar. Ich meine, es gibt Tage, da kommt man jetzt besser damit zurecht. Heute ist eigentlich recht guter Tag, würde ich sagen. Und ja, es gibt halt Tage, da kommt man eigentlich gar nicht damit zurecht. Da verkriecht man sich dann auch. Obwohl man eigentlich weiß, man müsste was dagegen tun, man müsste raus oder irgendwas machen halt, dass man nicht in diese Depressionen verfällt. Ja. Aber immerhin hast du deine Freundin gefunden. Das ist ja schon ein großes Glück, dass das geklappt hat. Wo habt ihr euch kennengelernt? Wie? Übers Internet. Übers Internet, ja klar. Warum nicht? Klar. Ja. Das klappt sehr gut. Wenn man dann so aus dem Leben, auch aus dem Arbeitsleben gerissen wird, das hat ja finanziell auch große Einbußen, oder? Ja, klar, auf jeden Fall. Kommst du denn so über die Runden? Ja, inzwischen schon. Also ich hatte oder habe zum Glück eine private Berufsunfähigkeit. Ah ja, das ist gut. Würde ich auch jedem empfehlen, weil ich weiß noch, ich wollte es damals nicht machen. Und ich hatte das alles über meinen Onkel und der hat gesagt, Andrea, hör zu, du kannst alles weglassen. Aber die Berufsunfähigkeit macht man. Das ist zum Glück habe ich sie gemacht, sonst würde ich jetzt ziemlich schlecht dastehen finanziell. Ah ja, das heißt, du kriegst von denen jetzt eine monatliche Rente und bist insofern finanziell da ein bisschen abgepolstert. Ja, genau. Ja, interessanter Hinweis. Darüber denken die meisten Leute nicht nach und denken, oh Gott, ja, also das ist so eine Versicherung, da, die ist weg, wenn ich sie nie in Anspruch nehme. Die Gelder sind weg, ne? So denken die Leute. Ja. Aber wehe, man braucht es dann doch und dann ist man froh, wenn man es hat. Auf jeden Fall. Ich meine, ich habe genug Rehas gemacht und da waren genug Leute, die keine hatten. Das glaube ich. Die müssen sich jetzt halt irgendwie durchbeißen, wenn es eigentlich gar nicht geht, aber sie würden finanziell anders gar nicht hinkriegen. Und in der Zeit, wo ich Arbeitslosengeld gekriegt habe, das war auch nicht wirklich witzig. Würdest du dich nochmal auf ein Motorrad setzen? Nein, definitiv nicht. Aber ins Auto schon? Auto fahre ich ja, das darf ich auch wieder fahren. Ach, da fährst du selbst auch Auto? Ja, weil ich mich so an die Tabletten und so, weil ich sie schon so lange nehme, das ist ja auch Gewöhnungsprozess. Mhm. Und, ne, aber auf ein motorisiertes Zweirad, ich hatte ja auch eine 50er Vespa, die habe ich dann, als ich zu Hause war, auch direkt verkauft, weil ich gesagt habe, dass der Unfall ist mit knapp 50 passiert. Ja. Und nee, das brauche ich nicht. Ja. Lieber Andrea, ich freue mich, dass wir beide uns kennengelernt haben, wenn auch nur übers Telefon. Ja, und danke schön. Wünsche dir gute Besserung weiterhin, dass es durchaus noch besser wird, als es jetzt schon ist. Wäre schön, ja. Ja, das wünsche ich dir von Herzen und auch alles Gute in deiner Beziehung mit deiner Freundin. Ja, danke schön. Alles Gute. Domian. Auf Wiederhören. Danke. Tschüss. So, liebe Leute, ich möchte euch jetzt schon mal gerne hinweisen auf unser Wochenthema nächste Woche, also das Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Das heißt, das Geheimnis meines Lebens. Und ich frage euch, was ist euer größtes Geheimnis, was ihr so mit euch herumtragt? Habt ihr vielleicht zum Beispiel ein heimliches Kind oder habt ihr ein Verbrechen begangen, von dem niemand etwas weiß? Oder liebt ihr womöglich jemanden, den ihr auf keinen Fall lieben dürftet? Und so weiter. Da gibt es viele Fragen und viele Möglichkeiten, was Menschen so an Geheimnissen mit sich herumtragen. Das Geheimnis meines Lebens, wenn ihr das gerne bei mir lüften wollt oder mir davon erzählen möchtet, dann könnt ihr euch gerne schon per Mail anmelden, domian@wdr.de. Das ist unser Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Das Geheimnis meines Lebens. So, jetzt freue ich mich, begrüßen zu können den Salvatore, 33, guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja. Salvatore, was ist dein Thema? Weswegen rufst du mich an? Weil ich schlaflose Nächte habe. Warum hast du die? Ja, seit ich bin ehrenamtlich Sanitäter und in Duisburg war ich Einsatz. Bei der Love Parade? Ja, richtig. Ah. Und seit dem Tag kann ich sehr schlecht schlafen. Das heißt, du warst mitten in dem schlimmen Geschehen drin? Richtig. Wir hatten, bei den Johanniter, ich bin ehrenamtlich bei den Johanniter tätig, wir hatten 30 Leute im Tunnel. Wie viel? Im Einsatz, 30 Leute. 30 Leute? Ja, von den Johanniter, Bergisch Land. Ja. Und wir hatten eine Unfallhilfstelle aufgebaut. Und wir haben uns um 6 Uhr morgens getroffen, dann alles aufgebaut, Zelte und so. Und ich hatte einen Fußtrupp von 4 Leuten unter mir. Dann dachten wir, das war ein schöner Tag. Ein paar Mädels kennenlernen, ein paar Pflaster verteilen. Schönes Wetter war an dem Tag. Ja, ganz genau. Ja. Und dann nach Hause abends gehen. Noch ein bisschen feiern. Ein bisschen feiern, ganz genau. Bis Mittag ging es ja so. Und dann haben wir ein paar Pflaster verteilt. Und dann ging die Kacke los. Dann ging es so richtig los. Ja, aber hallo, da war es richtig am Dampfen. Was hast du konkret gesehen und erlebt? Ja. Es ist einfach, wir hatten ein paar Verletzte, erst leicht Verletzte und dann schrien die Leute, Hilfe, da, kommen Sie mal mit. Und dann müssten wir uns aufteilen, mein Fußtrupp. Dann sind wir auseinandergegangen und so viele Leute auf einmal, das war die Hölle. Ja, dann lagen die aufeinander, die Menschen, Reanimation gehabt. Hattest du zwischenzeitlich selbst Angst, niedergetrampelt zu werden? Nee, zum Glück, unser Abschnitt war es ja bis zur Mitte, bis zum Container. Ich weiß nicht, ob du die Bilder gesehen hast. Da war ja so ein Container direkt an der Wand. Nee, so genau habe ich das nicht in Erinnerung. Ja, und das war unser Abschnitt. Das war in Abschnitten verteilt mit verschiedenen Hilfsorganisationen. Ach, das heißt also, euch oder dir konnte direkt nichts passieren? Doch. Unser Abschnitt war direkt mittendrin, also bis zur Mitte. Und Ja, und ich musste, ist ein bisschen witzig, aber ich musste eine halbe Stunde vorher dringend auf Toilette. Mhm. Und dann haben meine Leute gesagt, wir gehen Richtung Unfallhilfsstelle. Mhm. Weil da dann bei der Pennymark dürfen wir die Toiletten benutzen und dann bin ich da auf Toilette gegangen. Mhm. Ja, das war unser Glück, aber danach ging es echt. Ach so, ja. weil während du auf der Toilette warst, es richtig losging. Richtig, ja. Mhm. Hast du Sterbende behandelt? Ja, ich hatte Reanimation. Entschuldige mal, die Frage, die habe ich mir die ganze Zeit gestellt im Sommer. Wie sieht denn ein Mensch aus, über den so viele drüber getrampelt sind? Ich weiß nicht. Hast du Fernsehaufnahmen? Also dieser Staub, der war über den Menschen. Das war wie so nach einem Erdbeben, weißt du? Mhm. Man kriegt immer so viele Schulungen, so viele Fortbildungen, auch so viele Übungen. Aber jedes Ereignis ist anders als, ja, alle Unfälle sind immer anders. Und da war es wie so nach einem Erdbeben. Die Leute waren voller Staub, zerrissene Klamotten. Waren die sichtbar auch verletzt oder glaubst du, dass die hauptsächlich innere Verletzungen hatten? Ich kann es nicht. Also es gab Leute, die ansprechbar waren, aber auch schockig waren. Also und es gab Leute, die hatten Frakturen, offene Verletzungen. Mhm. Es gab Leute, die lagen nur auf dem Boden. Dann man muss ja vor Ort entscheiden, wen helfe ich zuerst. Mhm. Und solange man schweigen kann, ist dann auch ansprechbar. Also dann benötigt ja nicht so viel Hilfe wie ein Bewusstlosen. Mhm, da muss man dann entscheiden. Man musste mit Leuten arbeiten, die man nicht kennt. Sind Leute in deinen Händen gestorben? Ja. Ja. Also für den Moment habe ich nur gearbeitet. Und dann bin ich selber im Einsatz kollabiert, weil ich das, keine Ahnung, ich konnte nicht so viel aufnehmen. Mhm. Dann bin ich von der Unfallstelle. Mit Kollegen hat man mich dann abtransportiert zu einer anderen Einheit, psychologischen Dienst, also KIDS, das nennt sich Krisenintervisionsteam. Aber da musstest du danach nicht wieder zurück? Oder nee, doch? Nee, danach, ja, nein, danach. Aber da, du hast ja wahrscheinlich dann auch vielen Menschen geholfen oder gar das Leben gerettet. Ja, man denkt, dass man viel mehr leisten konnte, aber das, also auch mein Adrenalin hat geschossen. Ich wusste, also man hat nur reagiert. Also, man hat nicht auf Personen und die Anzahl der Helfer und die Polizisten, die ganzen Sicherheitsfrauen und Männer. Ich gehe mal davon aus, dass du schon Leuten geholfen hast und vielleicht sogar das Leben gerettet hast. Aber dennoch, du hast gerade angefangen mit dem Satz, ich habe schlaflose Nächte. Ja. Das sitzt als Schock, sitzt tief in dir drin. Ich sehe die Bilder immer noch. Das kann ich mir vorstellen. Ich soll jetzt am 10.12. beim Bundespräsidenten eine Medaille kriegen. Mhm. Das Bundesverdienstkreuz. Weiß ich nicht, ob das Bundesverdienstkreuz ist, irgendeine Medaille und eine Urkunde. Aber ich möchte einfach, es gibt ja diese Diskussion, wer ist der Verursacher, wer ist dafür der Schuldige. Aber das zählt alles nicht. Es geht nicht um den Schuldigen, es geht einfach, dass die Menschen, die Eltern, Kinder, Brüder, die einen Angehörigen verloren haben. Freust du dich denn nicht, dass du als Anerkennung dann von dem Bundespräsidenten diese Urkunde bekommst? Klar, man freut sich, dass diese ehrenamtliche Tätigkeit angesehen wird. Mhm. Ich bin ja nicht seit heute in den Verein drin, ich bin seit Jahren dabei. Mhm. Und es ist schön, dass sowas anerkannt wird. Aber für mich, ich muss auch endlich mal abschließen können. Also ich möchte gerne meine Medaille oder wenn ich irgendwas kriegen sollte, Angehörigen geben. Oh, das ist aber sehr edel. Toll. Respekt. Ja. Respekt. Einfach, das finde ich wirklich schon toll. Also das würde manch einer ja dann doch nicht so machen. Aber Salvatore, du musst natürlich auch sehen, dass du für dich persönlich seelische, psychologische Hilfe kriegst. Wir haben die Möglichkeit bei den Johannita, wenn was hilft, mit jemandem zu sprechen, aber ich bin Italiener. Und, ja, auch ein stolzer Italiener kann das mal zugeben. Ja, klar. Und mit einmal sprechen ist das vielleicht auch nicht getan. Da muss man vielleicht schon mit einem Traumatherapeuten mal eine ganze Weile sich auseinandersetzen. Ja, aber mir fehlt diese Überwindung. Mensch, du hast hier angerufen und vor Tausenden, ja, vor Hunderttausenden von Leuten geredet. Ja, ganz genau, weil ich jetzt einfach jetzt nicht. Ich weiß nicht, wie ich das erklären kann. Das kann man gar nicht erklären. Jetzt sehe ich, ich guck gerade auf meine Uhr, die Sendung ist gleich rum. Ich bitte dich dringend aufzulegen und wir werden dich gleich wieder anrufen, okay? Okay. Dann alles Weitere gleich. Ach, tschüss. Ja. Das war's für diese Woche in der Technik. Heute Nacht Katrin Benig. Ich wünsche euch ein schönes und gutes Wochenende. Bis nächste Woche Montag.